Deutschlandfunk Kultur Tonart. Gratulieren muss man eigentlich auch Joe Jackson, der gehört nämlich zu dieser Sorte Musiker, die nie ganz große Stars geworden sind und man weiß eigentlich gar nicht warum, dennoch, er ist immer noch da. So viel musikalische Gabe, so lange dabei, so viele gute Songs und das hat vielleicht auch mit dem musikalischen Werdegang des Briten zu tun. Mit 14 hat Joe Jackson durch Beethoven die Musik entdeckt, mit 16 spielte er dann in Bars, dann am Konservatorium, gelernt sogar. Joe Jacksons musikalische Entwicklung reichte danach, spannte einen großen Bogen von Punk und New Wave über Klassik zu Jazz bis hin zu Soul und Pop. Nach den zuletzt von Kritikern hochgeschätzten beiden Alben, unter anderem zu Duke Ellington gab es da eine Platte von Joe Jackson, veröffentlicht er nun sein 20. Studioalbum. Die Platte heißt Fool und mein Kollege Martin Riesel hat Joe Jacksons 40-jährige Karriere verfolgt und stellt dieses neue Album nun vor. How are we supposed to know where to stay or go? Is this a strange? Die Umgebung fremd oder bin ich es? Auch in diesem New York-Song fängt Joe Jackson die Einsamkeit des Metropolenmenschen wieder unnachahmlich ein, wie in seinen großen Balladen Mitte der 80er. Seit 2006 lebt der Mann aus Mittelengland, meist in seiner Lieblingswahlheimat Berlin. Inzwischen weniger, aber... Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ich bin so oft wie möglich hier. Es geht aber nicht auf Dauer. Ich habe zu viele Verbindungen zu anderen Orten, vor allem zu New York. Klar, Berlin verändert sich, aber nicht so radikal wie New York und ist noch viel lebenswerter, auch als zum Beispiel London. Daheim in Kreuzberg hat er die meisten neuen Songskizzen geschrieben, die Demos dort in den Fuzz Factory Studios aufgenommen, das Album dann in Idaho produziert und in New York gemischt. Fool ist ein typisches Joe Jackson Album zwischen Art Rock, Latin und Soul. Wie auf seinen größten Werken Night and Day und Body and Soul vereint Joe Jackson wieder scheinbar widersprüchliche Welten, lässt sie wie nur wenige andere miteinander verschmelzen. In diesem Fall Comedy and Tragedy. Verschmolzen etwa im Titelstück Fool mit Zitaten aus den Shakespeare-Stücken Was ihr wollt und König Lear. Yeah, one is a comedy and one is a tragedy, but they both have a fool. Ja. Eine Komödie und eine Tragödie. Aber beide haben diese Figur eines Narren. Er bringt die Leute zum Tanzen und ist meist der Typ, der Wahrheiten aussprechen kann, vor denen sich andere fürchten. Ich mag diese Figur und ja, ich bin wohl auch so eine. Es geht in den neuen Songs um Angst und Wut, Entfremdung und Verlust und ja, Liebe. Sehr persönlich und reflektiert, Joe Jackson ist 64. Aber sein Albumkonzept entsteht erst bei der Produktion und so zweifelt er auch an seinen Fähigkeiten, den vor Jahren begonnenen Roman zu Ende zu schreiben. Ich bin nicht wirklich ein Geschichtenerzähler. Leute sagen zwar, ich hätte Geschichten in meinen Texten, aber ich sehe kaum welche, keine Erzählungen. Also kann ich wohl auch keinen Roman schaffen. I'm just a piano player. Ohne das Niveau seiner Meisterwerke ganz zu erreichen, knüpft Joe Jackson mit Fool nicht nur musikalisch daran an, auch die Songaufteilung erinnert an die Schallplatten-Ära mit zwei unterschiedlichen Seiten von je 20 Minuten. Aber ein Analogfetischist ist er nicht. Kassetten? Habe ich schon immer gehasst. Die waren das allerschlimmste Medium. Vinyl ist viel besser, aber ich fand auch CDs okay. Ich mag Dinge, die ich in der Hand halten kann. Das ist sicher oldschool. Auch der Gedanke, dass sich die Leute heute viel weniger aus Musik machen als vor 40 oder vor 100 Jahren. Wir könnten die letzte Generation sein, die denkt, Musik ist etwas Wichtiges. Für einen Musiker ein ziemlich melancholischer Gedanke. Und so wird vielleicht die anstehende Four-Decade-Tournee noch interessanter als das neue Album allein. 40 Jahre nach seinem Debütwerk will Joe Jackson, unterstützt unter anderem von seinem Langzeitbassisten Graham Mabey, dabei Songs von jeweils einem Album aus einem Jahrzehnt spielen. I don't want to spend my whole life touring, but I do like it. Ich will nicht mein ganzes Leben lang touren, aber noch mag ich es sehr. Und jetzt ist eine gute Zeit für eine Jubiläumstour. Wenn andere ihre Abschiedstournee verkünden, empfinde ich das als irgendwie beleidigend für das Publikum. Nach dem Motto, ich werde das jetzt nicht mehr tun, aber ihr kommt doch nochmal und kauft Tickets dafür, oder? Ich mache das, bis ich keine Lust mehr habe und gehe dann ohne angekündigte Abschiedstournee. Ich verschwinde einfach. Martin Riesel über Fool, das neue Album von Joe Jackson.